Das ruhlose Tal von Edgar Allan Poe aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das ruhlose Tal von Edgar Allan Poe. Einst lächelte ein friedliches Tal, aus welchem die Leute allzumal gezogen waren in stürmische Fernen, nachdem sie zu den gütigen Sternen gefleht von ihren azurnen Türmen, die Blumen im Tal zu pflegen und schirmen, in deren Mitte den ganzen Tag das rote Sonnenlicht träge lag. Jetzt raschelt es durch diesen Ort, ruhlos, rastlos in einem Fort, alles zittert und schauert, bloß die Lüfte sind ganz bewegungslos. Ach, von keinem Winde geschaukelt, nicht vom leisesten Zephyr umgaukelt, zucken die Bäume gleich den Fjorden im umnebelten felsigen Norden. Ach, von keinem Winde getrieben, jagen die Wolken und zerstieben über den Veilchen, die dort liegen, über den Lilien, die sich dort wiegen, die sich wiegen und neigen und schauern, über mystischen Gräbern trauern. Sie schauern, ihre duftenden Seelen zittern in immerwährendem Leide, sie weinen, auf ihrem weißen Kleide schimmern die Tränen wie Juwelen. Ende von Das ruhlose Tal von Edgar Allan Poe.